ist mein Kollege Rolf Clement ins Studio gekommen mit aktuellen Berichten zur Entwicklung, zur Lage im Golfkrieg. Ja, es gibt wohl eine Rede von Saddam Hussein im Moment im irakischen Radio. Wir haben die ersten beiden Aussagen von ihm bereits mitbekommen. Das erste ist, Saddam Hussein ruft die Araber zum heiligen Krieg und zum Angriff auf die Interessen der Alliierten auf. Das kann ich nur so verstehen, dass er jetzt dazu aufruft, das wahrzumachen, was er ja vorher angekündigt hat, nämlich den Angriff auf die Ölförderanlagen am Persischen Golf. Der zweite Satz ist, dass er bisher erst einen Teil seines Arsenals in den Krieg gegen die amerikanisch geführten alliierten Truppen hineingeworfen habe. Dieses solle darauf hin, dass er noch einiges in der Hinterhand hat. Natürlich stehen die Bodentruppen noch da und es ist ja auch so, dass sicherlich nicht alle Flugzeuge der irakischen Luftwaffe zerstört sind, wohl aber, wie man aus anderen Quellen hört, die meisten der Flughäfen. Und das ist ja fast entscheidender, denn mit Flugzeugen kann man ja nichts mehr anfangen, wenn die Flughäfen nicht mehr funktionieren. Der Generalstabschef der französischen Armee, Fleury, hat gesagt, man habe nun langsam aber sicher die Lufthoheit, vielleicht sogar die Luftüberlegenheit habe man und bald wohl auch die Lufthoheit über irakischem Gebiet erreicht. Insofern widersprechen sich die Meldungen, aber das ist in einem Krieg ja wahrscheinlich nichts Besonderes. Marcel Pott, unser Kollege aus Amman, hat uns einen Lagebericht aus dem Irak vorhin überspielt. Ich meine, wir sollten ihn mal anhören. Die alliierten Luftangriffe haben den Atomreaktoren des Irak großen Schaden zugefügt und sie werden nach Aussage des Oberkommandierenden der amerikanischen Streitkräfte am Golf, General Norman Schwarzkopf, auf Jahre hinaus betriebsunfähig sein. Der General sagte darüber hinaus in einem Interview, er habe gehört, der irakische Präsident Saddam Hussein habe weit ab von militärischen Zielen Zuflucht gesucht. Aus Bagdad wird berichtet, dass die Stadt in der vergangenen Nacht und am Sonntagmorgen die schwersten Bombardierungen durch die alliierten Streitkräfte seit Beginn des Krieges hinnehmen musste. Nach Darstellung von Augenzeugen herrscht in Bagdad zwar eine gespannte Atmosphäre, aber irakische Regierungsvertreter betonten, es gäbe kein Zeichen von Panik unter der Bevölkerung, deren Moral nichts zu wünschen übrig lasse. Brot und Wasser sind in Bagdad offenbar knapp geworden und die Menschen müssen oft ohne Strom auskommen, da die Elektrizitätsversorgung durch Bombeneinwirkung beeinträchtigt ist. Trotz der massiven Luftangriffe gingen die Leute jedoch weiterhin auf die Straßen, um herauszufinden, was draußen vor sich geht, berichtet ein irakischer Journalist, dessen Ausführungen allerdings der Militärzensur unterliegen. Regierungsstellen, Geschäfte, Bäckereien und Restaurants sind geschlossen, aber der öffentliche Nahverkehr wird noch aufrechterhalten. Die wenigen geöffneten Tankstellen werden von Hunderten von Autofahrern belagert, die stundenlang auf Benzin warten müssen. Das irakische Regime hat eine Belohnung von 10.000 Dinar für jeden ausgesetzt, der einen Piloten der alliierten Luftwaffe gefangen nimmt. Außerdem ist die Bevölkerung aufgefordert, Flugzeugwracks zu fotografieren oder mit Videogeräten zu filmen und diese Aufnahmen den Behörden zu übergeben. Die Regierung in Bagdad verbreitet die Geschichte, dass ein Landwirt vor den Toren der Stadt einen Marschflugkörper gefunden habe, der nicht explodiert sei und diesen Fund der Armee ausgehändigt habe. Andere Erzählungen sprechen davon, dass während eines Luftangriffs ein schwarzer Fleck am Himmel erschienen sei und Hunderte von Menschen in diese Richtung gerannt seien, weil sie glaubten, der Fleck sei gleichbedeutend mit einem Piloten, der sich per Schleudersitz aus einem getroffenen Flugzeug gerettet habe. Nach Angaben eines sowjetischen Amateurfunkers, der in Kuwait lebt, haben die irakischen Truppen in dem besetzten Emirat so wenig zu essen, dass sie bettelnd von Tür zu Tür ziehen. Die Nachricht, die in schlechtem Englisch abgefasst sei, so heißt es da, in dieser Nachricht wird betont, dass die wenigen irakischen Soldaten in der Gegend keine Lebensmittelvorräte haben und ohne Schutz zurückgelassen werden. In den ersten Tagen des Krieges sei Kuwait Tag und Nacht unter Beschuss genommen worden, aber nun, so heißt es da, sei es sehr, sehr ruhig. Jeder bleibe zu Hause und höre Radio und schaue Fernsehen. Während der alliierten Bomberangriffe auf die strategisch wichtigen Ziele hätten die Kinder und alle Menschen im ganzen Land Angst gehabt. Weiter wird auch der Hafen von Basra heute wohl erneut stark bombardiert von den multinationalen Streitkräften und die USA, das zur Vollständigkeit halber, schicken einen 7. Flugzeugträger in die Region, den allerdings ins Mittelmeer zum Schutz Israels. So viel vielleicht. Rega am Tag nach dem Angriff der schwarzen Baretts auf das lettische Innenministerium. Die automatischen Waffen haben einen Trümmerhaufen hinterlassen und eine trauernde Bevölkerung, deren Wille zum gebrochen ist. Die Bilanz der vergangenen Nacht, 5 Tote, ein Kameramann des lettischen Fernsehens, 3 Polizisten und ein Zivilist, 10 Menschen wurden verwundet, vor allem Journalisten und Miliz, einige davon sehr schwer. Es war eine harte Nacht, sagt eine Mitarbeiterin im Außenministerium, aber wir werden uns noch auf schlimmere Nächte gefasst machen müssen. Bereits kurz vor Mitternacht hatten die Sondertruppen des sowjetischen Innenministeriums die für ihre Brutalität bekannten schwarzen Baretts das Innenministerium Lettlands gestürmt. Für sie war es eine Kleinigkeit von 2 Stunden, die 5 Menschen das Leben kostete. Und bereits gegen 2 Uhr morgens verließen die marodierenden Spezialeinheiten wieder das lettische Innenministerium. Den Minister selbst, den sie, so wird hier in Riga spekuliert, als Geisel nehmen wollten, den trafen sie nicht mehr an. Er war bereits 2 Stunden vor dem Angriff nach Moskau abgereist, wo er in diesen Tagen Gespräche mit seinem sowjetischen Amtskollegen Pugo führen wollte. Mit Pugo, dem ehemaligen KGB-Chef und Russifizierer Lettlands, sprach stattdessen noch gestern Abend der lettische Premierminister Godmanis. Pugo musste sich fragen lassen, ob er denn vom Einsatz seiner Truppen gewusst habe. Pugo wusste angeblich nichts, wollte auch gar nicht glauben, dass es einen solchen Einsatz überhaupt gegeben hat. Eine ähnliche Reaktion beim sowjetischen Verteidigungsminister Jasow. Die schwarzen Baretts gehörten nicht in seinen Bereich, er wisse auch nichts von diesem Einsatz und er wolle auch nichts wissen. So findet sich in Moskau offenbar wieder niemand, der die politische Verantwortung übernehmen will. Und in Riga wird nun darüber spekuliert, ob es sich womöglich um einen autonomen Racheakt der Sondertruppen handelte, der gegen ihren Hauptfeind Nummer 1, das lettische Innenministerium, gerichtet war. Denn die Letten sind seit längerem nicht mehr bereit, die Sondertruppen des sowjetischen Innenministeriums materiell zu unterstützen. Lettlands Präsident Gorbunovs forderte heute in einer Fernsehansprache erneut den Abzug aller schwarzen Baretts aus Lettland. Die Atmosphäre in Riga ist aufs Äußerste gespannt. Parlament, Altstadt und Regierungssitz sind mit Lastwagen, Bussen und Baumaschinen verbarrikadiert. Alle wichtigen Gebäude werden rund um die Uhr von vielen Menschen bewacht. Überall in der Stadt, auf den Straßen und Wegen, brennen große Holzfeuer. Die Menschen wärmen sich, ein brandiger Geruch hängt über der gesamten Innenstadt. Der Dom, sonst Touristenattraktion, ist zu einem improvisierten Krankenhaus geworden. Es gibt fast keine Tageszeitungen mehr oder nur in geringem Umfang. Reaktionäre, kommunistische Blätter gibt es dagegen genug. Die aber sind wegen ihrer Desinformation nicht gefragt. Die Letten, ob aus Wut oder aus Trauer, sind fest entschlossen, sich gegen jeden weiteren Übergriff zu wehren. Obwohl ihnen der Angriff von gestern Abend gezeigt hat, welch ein Kinderspiel es für Sondertruppen und Militär ist, die Macht im Lande zu übernehmen. Lettlands Regierung hat alle jungen Männer und Reservisten aufgerufen, sich bei den Einheiten der Miliz zu melden, um Regierung und Parlament zu schützen und für die Freiheit zu kämpfen. Und solange es noch nicht zum Äußersten, zu einer militärischen Intervention gekommen ist, die aber nach Meinung vieler ganz kurz bevorsteht, setzt die Regierung immer noch auf die eine Möglichkeit, den Konflikt zu lösen, auf Verhandlungen mit Moskau. Boris Jelzin, Parlamentspräsident der Russischen Republik, sprach von einem reaktionären Putsch, der sich im Baltikum vollziehe. Die Äußerungen Hunderttausender bei der Protestkundgebung gestern waren kaum weniger drastisch. Aus Moskau meldet sich Eduard Neumeier. Die Vorgänge im Baltikum standen im Mittelpunkt einer Rede von Boris Jelzin, der Vorsitzender des Obersten Sowjets der Republik Russland ist. Jelzin kritisierte die Gewaltanwendung in Litauen und Lettland und wandte sich kategorisch gegen den Einsatz der Armee gegen Zivilisten. Zwar seien von den Parlamenten der baltischen Republiken Fehler gemacht worden, die als Vorwand des Eingreifens dienten, doch, so Jelzin weiter, es sei unannehmbar, wenn der Sturz der verfassungsmäßigen Organe betrieben werde und an ihre Stelle Gremien treten, die eindeutige verfassungswidrige Strukturen aufwiesen. Er meinte damit offensichtlich die bisher 2 sogenannten Komitees zur nationalen respektive gesellschaftlichen Rettung in Litauen und in Lettland. Diese Komitees waren dort einen Tag vor dem Einsatz der Armee gegründet worden. Ihre Initiatoren sind unbekannt, ebenso ihre Anschriften und irgendwelche demokratische Legitimation haben sie sowieso nicht. Jelzin nannte Moskaus Förderung dieser Kräfte und das Vorgehen im Baltikum eine Wende in der Politik der Zentrale. Ihr warf er vor, bisher in 2 Richtungen gefahren zu sein. Die eine Richtung sei radikale Reform hin zu einem Rechtsstaat gewesen, die zweite damit unvereinbare Richtung die alten Strukturen zu bewahren und das alte System zu verteidigen. Noch, so Jelzin, sei diese Wende der Wende nicht unumkehrbar, rief er unter Anspielung auf Gorbatschows Zitat aus, die Perestroika sei unumkehrbar. Allerdings hatte Gorbatschow bald darauf selber Zweifel an dieser Unumkehrbarkeit der Perestroika geäußert. Jelzin bekräftigte, dass der Einsatz der sowjetischen Armee von russischem Boden aus nicht geduldet werde. Im Parlament forderte er allerdings nicht, eine eigene russische Armee aufzubauen, eine Forderung, die in seine Äußerung hineininterpretiert wurde, die er vor einer Woche getan hatte. Ohne eigene Armee gäbe es keine wirkliche Souveränität. Das amtliche Moskau schweigt bisher zu dem zweiten Blutbad, diesmal in Lettland. Die letzten unzensierten Informationen über die Lage in der irakischen Hauptstadt Bagdad stammen wohl von einem britischen Fernsehreporter, der seit gestern in Amman im benachbarten Jordanien ist. Die unablässigen Luftangriffe hätten verheerende Auswirkungen auf die Infrastruktur, Wasser- und Stromversorgung seien unterbrochen, die sanitären Anlagen funktionierten nicht mehr, die Menschen lebten praktisch nur noch in den Kellern. Informationen zu den Ereignissen des heutigen Tages nun von Marcel Pott. Radio Bagdad hat heute zum zweiten Mal innerhalb von 12 Stunden seine Sendungen eingestellt. Offenbar geschah dies im Zusammenhang mit den fortdauernden Luftangriffen der alliierten Streitkräfte auf die irakische Hauptstadt. Zuvor hatte der Irak angekündigt, alle gefangen genommenen alliierten Piloten als menschliche Schutzschilde zu benutzen, um die gegnerischen Streitkräfte künftig daran zu hindern, Wohngebiete und strategisch bedeutsame Ziele anzugreifen. Ein Sprecher der irakischen Armee sagte hierzu im staatlichen Rundfunk, man habe entschieden, die mehr als 20 Kriegsgefangenen in Fabriken, in wissenschaftlichen Einrichtungen und anderen ausgewählten Institutionen festzuhalten. Zuvor hatte das irakische Fernsehen 7 gefangene Piloten gezeigt, offenbar nachdem sie vorher für anti-amerikanische Erklärungen präpariert worden waren. Die erwähnte Behandlung alliierter Kriegsgefangenen stellt eine eklatante Verletzung der Genfer Konvention dar und lässt befürchten, dass es in Verbindung mit dem Golfkrieg zu einer neuen Geiselaffäre kommt. Die vom irakischen Regime gegebene Begründung für die faktische Geiselnahme der alliierten Kriegsgefangenen, die Luftangriffe auf die Bevölkerungszentren im Irak seien unmenschlich, ändert nichts an der Tatsache, dass hier ein offener Verstoß gegen das Völkerrecht vorliegt. Unterdessen setzen die alliierten Flugzeuge ihre Jagd auf die mobilen Raketenbatterien des Irak fort, um Bagdad daran zu hindern, weitere Raketenangriffe auf Israel und Saudi-Arabien zu unternehmen. Nach Jordanien, Ägypten, Marokko und der PLO hat nun auch der Iran die Bemühungen um einen Waffenstillstand im Golfkrieg verstärkt. Der iranische Außenminister Velayati betonte in Teheran, sein Land werde in diesem Konflikt neutral bleiben. In einer Botschaft an die türkische Regierung hat er darüber hinaus das Nachbarland aufgefordert, sich ebenfalls aus der bewaffneten Konfrontation herauszuhalten. Die iranische Initiative erfolgt, nachdem amerikanische Kampfflugzeuge, die in der Türkei stationiert sind, in die Kämpfe eingegriffen hatten. Jenseits dessen hat der syrische Verteidigungsminister General Klass bekräftigt, es werde Saddam Hussein nicht gelingen, Syrien in einen Krieg mit Israel hineinzuziehen. Syrien spielt auf arabischer Seite neben Ägypten eine Schlüsselrolle in der gegen den Irak gerichteten Koalition. Die USA befürchten, dass weitere Raketenangriffe auf Großstädte in Israel zu einem israelischen Vergeltungsschlag führen könnte, wodurch der Golfkrieg sich möglicherweise auf einen arabisch-israelischen Konflikt ausdehnen könnte. In der Antike hat man Kriegsgefangene im Triumphzug des Siegers zur Schau gestellt. Heute, Sie haben es eben von Marcel Pott gehört, im Medienzeitalter geschieht es im Fernsehen. Und man kann es als Indiz für die angespannte Lage werten, wenn der Irak zu seinem ursprünglichen Kurs in der Krise zurückkehrt und wieder Ausländer, diesmal eben Kriegsgefangene, als menschliche Schutzschilde an wichtige Punkte bringt, die als mögliche oder wahrscheinliche Angriffsziele gelten. Gisela Sorge aus Washington mit den Reaktionen. Der Krieg wird mit Waffen wie mit Worten geführt, beides mit zunehmendem Aufwand. Die irakische Behandlung alliierter Gefangener, ihre Vorführung im Fernsehen mit offensichtlich manipulierten Erklärungen sowie ihre Verteilung auf strategisch wichtige Einrichtungen im Irak haben zu scharfen Erwiderungen der amerikanischen Regierung geführt. Verteidigungsminister Cheney wies darauf hin, dass der irakische Umgang mit den Gefangenen den Charakter des Regimes veranschauliche. Irak sei Unterzeichner der Genfer Konvention und begehe mit der Zurschaustellung der Gefangenen eindeutige Kriegsverbrechen. It's one more piece of evidence about the nature of Saddam Hussein. The fact is, Iraq is a signatory to the Geneva Convention on the Treatment of Prisoners. This would be a clear-cut violation of the Geneva Convention. It's in effect a war crime. Washington besteht darauf, dass Rote Kreuz-Vertreter die Gefangenen besuchen dürfen, weiß aber aus der Erfahrung von Vietnam, dass gerade die entwürdigende Vorführung ihrer abgeschossenen Piloten und ihre Zurschaustellung im Fernsehen die emotionale Anteilnahme der US-Bevölkerung sowie die Haltung zum Krieg nachhaltig beeinflussen können. Nach den ersten Erfolgsmeldungen, oft durch unseriöse Informationen gespeist, beginnt der Golfkrieg schon deutlicher seine Schattenseiten zu offenbaren. Verteidigungsminister Cheney betonte aber trotzdem, dass die Vereinigten Staaten ihre Kriegsführung unverändert fortsetzen, ungeachtet der Tatsache, dass der Irak die Kriegsgefangenen als menschliche Schutzschilde an strategisch wichtige Punkte verteilt. Die Operation Wüstensturm hat an Umfang und Aufwand inzwischen erheblich zugenommen. Militärisch gesehen sind die Alliierten nach der ersten bereits in die zweite Phase der Luftoffensive eingetreten. Zunächst ging es darum, wichtige irakische Verbindungswege zu zerstören, was noch längst nicht abgeschlossen ist. Daneben fliegen die Alliierten nun aber Einsätze, um Saddam Husseins Elitetruppe, die republikanische Garde, unter Beschuss zu nehmen. Verbunden ist damit die Absicht, das Rückgrat der irakischen Streitkräfte zu schwächen, denn eine angeschlagene Republikanergarde bliebe nicht ohne Wirkung auf die Moral der übrigen Einheiten. Einen kritischen Punkt erreicht der Golfkrieg für die USA erst dann, wenn die Kämpfe am Boden beginnen. Diese werden verlustreich sein. Je länger daher die Luftoffensive anhält und den Gegner unter Druck setzt, umso erfolgversprechender kann später der Krieg im Wüstensand bestritten werden. Das ist die Faustregel, die für die Vereinigten Staaten im Golfkrieg gilt. Schon jetzt wird der Golfkrieg als Hightech-Krieg gesehen. Die Abwehrwaffen wie die Patriot-Raketen oder die neuen Tomahawk-Cruise-Missiles beeindrucken, doch der Wetterfaktor, die dichten Wolken, setzen viele Vorzüge der Hightech-Ausrüstung außer Kraft. Nach wie vor suchen die alliierten Aufklärer fieberhaft nach den mobilen Scud-Abschussrampen der Iraker. Es ist eine Suche wie nach der berühmten Stecknadel im Heuhaufen. Und Verteidigungsminister Cheney räumte ein, dass es auch nach 5 Tagen Krieg nur logisch sei, wenn bei Saddams Waffenarsenal noch nicht alle seiner vielen 100 Scud-Raketen außer Gefecht gesetzt worden konnten. Wenn Bundeskanzler Kohl heute in Bonn öffentlich ankündigte, dass der Krieg am Golf für die Bundesrepublik erhebliche finanzielle Belastungen nach sich ziehen wird, sowohl während der Kämpfe als auch in der Zeit danach, dann hat er damit wohl nur das Ergebnis der Beratungen in New York vorweggenommen, wo Vertreter der 7 führenden Industrieländer zusammengekommen sind. Während der Bombardierungen furzte sie weiter. Sie wollte ihm nicht in den Schutzkeller folgen. Sie zitterte vor Angst. Sie putzte weiter. Es gab kein Wasser, keine Elektrizität. Auf meine Fragen reagierte sie nicht. Der Korrespondent der französischen Nachrichtenagentur AFP wurde zu Opfern unter der Zivilbevölkerung gefragt. Er selbst habe keine gesehen, was aber nichts zu sagen habe. Die Dolmetscher vom Informationsministerium schienen ihm völlig entsetzt. Sie sagten, dass die Verluste unter den Bürgern Bagdads ungeheuer groß seien. Details nannten sie nicht. In die Krankenhäuser habe man sie nicht gelassen. Am Tag nach dem ersten Angriff sei er, trotz Ausgangssperre, an den Wächtern vorbei, mit seinem irakischen Chauffeur in die Nähe des Außen- und Verteidigungsministeriums und des Fernsehsenders gegangen. Die Gebäude waren innen völlig zerstört. Die Fenster der umstehenden Häuser waren jedoch nicht einmal zerbrochen. Er selbst bestätigt noch einmal, keinen einzigen Verletzten gesehen zu haben. Sie sprechen aber nur über Bagdad? Ja, ich weiß auch nicht, sagt er weiter, was die Iraker empfinden. Ich kann nur sagen, dass die Straßen völlig leer waren. Dass die Leute, die sich am 16. Januar nach dem ersten Angriff in unser Hotel geflüchtet hatten, entsetzt und überrascht darüber waren, dass die Amerikaner sie nun mit der Vernichtung bedrohten. Andere Iraker bestätigen mir das in Telefongesprächen. Auch unsere Dolmetscher, die seitdem verschwunden sind, konnten es nicht glauben. Mit einiger Verwunderung schauen Franzosen, Engländer und Amerikaner auf die Bundesrepublik, wo sich die Regierung, die Öffentlichkeit und die Medien in einer Sonderrolle gefallen. Präsident Mitterrand und Premierminister Major haben sich in eindringlichen Fernsehansprachen an ihre Bürger gebannt, um sie von der Notwendigkeit des Krieges gegen den Irak zu überzeugen. Frankreich und Großbritannien haben sogar Soldaten an die Front geschickt und die Mehrheit der Bürger billigt die blutige Aktion, weil einem Diktator und Aggressor Einhalt geboten werden soll, um ein größeres Übel zu vermeiden. Der deutsche Bundeskanzler Helmut Kohl hat vor dem Bundestag geredet und weder das eigene Volk noch das Ausland damit beeindruckt. Bonn muss zwar zahlen, möchte aber kein Stück der Verantwortung tragen. ohne mich, lautet der Grundsatz, Bonn als Hauptstadt der Betroffenheit, der Weltflucht und der Sprachlosigkeit. Statt Pickelhaube trägt die Bonner Regierung Zipfelmütze. Die Friedensbewegung ist auch deshalb auferstanden, weil sich die junge Generation mit ihren Ängsten und ökologischen Sorgen alleingelassen fühlt. Die Demonstrationen auf unseren Straßen sind vermutlich auch Ausdruck von Hilflosigkeit und Ohnmacht. Von Ulrike Schweitzer und Jürgen Thebrath. Wir sind das Volk, wir wollen keinen Krieg! Wir sind das Volk, wir wollen keinen Krieg! Köln gestern Abend. Demonstranten blockieren eine Stunde lang Züge, mit denen die Soldaten in ihre Kasernen zurückkehren. Ihr Appell? Die Soldaten sollen den Dienst mit der Waffe verweigern. Die Soldaten, die Eid ableisten, die überlegen, die müssen überlegen, was sie für ein Eid ableisten. Die müssen damit rechnen, dass mal was passiert. Und ich meine, gerechnet selber habe ich auch nicht damit rechnen, dass was passiert. Und jetzt? Haben Sie genauso viel oder genauso wenig Angst wie früher, Ihr Soldat zu sein? Ich meine, Angst, jeder hat Angst vor dem Krieg. Ne? Ich habe also ehrlich gesagt mehr Angst. Irgendwo mal in ein Land zu gehen und da mal auf gut Deutsch abgeschossen zu werden. Aber das ist meine Pflicht. Ich bin eben Soldat und habe geschworen. So. Wehrpflichtige gestern Nacht auf der Fahrt in die Kasernen. Gedrückte Stimmung, Sorge, selbst in den Krieg geschickt zu werden. Ist es für Sie im Moment eine besondere Situation, Soldat zu sein? Ja, das ist schon eine ziemliche Belastung im Moment. Man weiß nicht, wie es weitergeht. Man fährt hoch, hofft, dass man wieder zurückkommt, ohne dass man eingesetzt wird. Aber so wie es bisher aussieht, kommt unsere Einheit nicht runter. So. Und was würden Sie machen, wenn Sie doch runter müssten? Ich würde gucken, dass ich so schnell wie möglich aus Deutschland rauskomme. Und dann absetzen. Wenn der Befehl kommen würde, dann würde ich wohl gehen. Allerdings, ich weiß nicht, aber mit ziemlicher Angst auf jeden Fall. Im Zweifelsfall, wenn es wirklich drauf ankommt, glaube ich schon, dass ich runtergehen würde, aber wir haben auch schon darüber geredet, ob dann viel würden noch abhauen. Aber ich glaube, wenn man abhaut, dann haben sie innerhalb von ein paar Tagen, muss man gefasst und dann sitzt man hinter dem Gitter. Ich würde wahrscheinlich abhauen. Also irgendwo hin, ist mir egal, auch wenn ich festgenommen würde oder so, aber ich würde nicht da runtergehen, auf keinen Fall. Warum nicht? Ich habe Angst, ganz einfach Angst, fertig. Und irgendwie musst du damit immer rechnen, dass sowas mal eintritt. Und was würden Sie, wenn Sie zum Golf gehen müssten, verteidigen? Ja, das frage ich mich auch. Im Frieden, im Weltfrieden. Mit Krieg? Ja. Mit was sonst? Wir schießen ja eh nur auf Zielscheiben. Und im Ernstfall, weiß ich schon, würde ich mal auch nicht schießen. Sie würden im Ernstfall nicht schießen? Nein. Was würden Sie denn dann machen? Keine Ahnung. Und warum würden Sie nicht schießen? So gesagt, Sie haben mir doch gar nichts getan. Szenenwechsel. Seit Kriegsbeginn findet Schule auch auf der Straße statt. Zehntausende von jungen Leuten prägen das Bild der Demonstrationen, zur Verblüffung vieler Lehrer, zur Überraschung auch der Friedensbewegung. Denn bei vielen galten die Schüler, die Kids, als konsumfreudig und unpolitisch. Heute in Bonn, Schüler tragen Texte gegen den Krieg vor. Während der Ober das Gedeck auflegt, gehen die Bomber auf Angriffshöhe. Während ich mich unauffällig nach der Serviette bücke, sucht man im Zielgebiet Deckung auf. Wenn ich die Kartoffeln mit der Gabel zerkleinere, detonieren die ersten Bomben. Während die Gläser erklingen, stürzen Häuser ein. Während der Gastgeber bezahlt, drehen die Bomber ab. Während wir aßen, war anderswo Krieg. Töten im Krieg ist nach meiner Auffassung um nichts besser als gewöhnlicher Mord. Zitat Albert Einstein. Glaubst du, dass euer Schülerprotest etwas bewirken kann? Also ich weiß es nicht. Aber ich glaube schon, dass wenn man das Gewissen ein bisschen beruhigt, wenn man also protestiert und also das sagt, was man dazu meint und das rausschreit und sagt, ich bin dagegen, dass man sich dann schon ein bisschen dabei hilft. Dass man dann sagt, ich habe jetzt wenigstens was getan. Ich sitze jetzt nicht nur in der Bude und sage, ja, ich kann nichts dran machen. Ne? Ich sehe das so, dass irgendwie zum größten Teil die Zivilbevölkerung stirbt. Und halt unten, die Generäle und alles, die sitzen in ihren Bunkern, Zivilbevölkerung stirbt. Und da sind auch viele Leute dabei, die den Krieg gar nicht wollten, Krieg abgelehnt haben. Und die können einfach nichts dafür. Die sterben einfach. Und wir leben hier, wir sehen den Krieg einfach nur durchs Fernsehen und so. Wir kriegen nichts ab, aber wir teilen aus. Und ich sehe bei mir, dass ich auf die Straße gehe, allein um auch mir selbst zu helfen. Also weil ich selbst, wenn ich zu Hause sitze, damit nicht fertig werde und mir denke, wenn ich mit vielen Leuten zusammen bin, dass es für mich dann irgendwie auch einfacher wird. Also ich dadurch irgendwie halt erstmal zeige, dass Leute halt dagegen sind und dass ich ganz persönlich halt dagegen bin, aber halt auch, um mir selbst zu helfen. Ich finde, dass die Erwachsenen, dass es denen so ein bisschen egal ist, was wir Schüler denken. Dabei sind wir mal die, die später mal in der Welt leben. Und ich möchte auch gern, dass meine Kinder mal ohne Gasmasken auf die Straße gehen können und spielen können. Und dafür habe ich eigentlich am meisten Angst, dass das irgendwie mal so schlimm ist, dass man nicht mehr rausgehen kann in die Umwelt. Im Frankfurter Studio begrüßen wir nun den Sozialpsychologen und prominenten Vertreter der Friedensbewegung, Professor Richter. Sie haben das alles mitverfolgen können, Herr Richter. Warum ist die Zahl der Friedensmarschierer in England und Frankreich, obwohl deren Streitkräfte ja am Golf mitbeteiligt sind, aber auch in Skandinavien und in der Tschechoslowakei so erheblich kleiner als bei uns? Also wir wissen schon aus Untersuchungen der letzten Jahre, dass speziell unsere Jugend ganz besonders beeindruckt ist und mit Befürchtungen lebt, was Rüstung, was Umweltschäden anbetrifft, sodass es nicht so sehr verwundert, dass gerade unsere Jugend bis hin zu den 10-, 12-Jährigen, ich habe gerade heute auch mit einer Klasse von 12-Jährigen gesprochen, dass gerade unsere Jugend jetzt so bewegt ist und diese Ängste ausdrückt. Warum ist das damals nicht passiert? Warum ist das Engagement jetzt? Ist das auch deshalb, weil wir jetzt uns unmittelbarer bedroht fühlen? Also ich glaube, Herr Pleitgen, Sie geben da eine Frage wieder, die Sie sich selber auch gut beantworten könnten. Wenn man zum Beispiel vor dem Kuwait-Krieg den Irak entfesselt hat, 3 Monate lang jeden Tag einen Aufmarsch der Iraki geschildert hätte und die Waffen, die die Iraki allmählich an die Front gebracht hätten und hätte diese Medienberichterstattung laufend eskalieren lassen, dann bin ich überzeugt, dass unmittelbar nach dem Einmarsch von Saddam Hussein eben die Bevölkerung hier auch beunruhigt und empört gewesen wäre. Das ist ja überhaupt nicht zu vergleichen. Hier werden wir seit August bombardiert mit Medienmeldungen über die Vorbereitung dieses Krieges. Vielen Dank, Herr Professor Richter, nach Frankfurt. Meine Damen und Herren, von der Bonner Regierung war schon die Rede und von der Friedensbewegung auch. Bleibt noch die Presse, zu der wir selber gehören. Die Zeitungskollegen, die unsere technischen Probleme als hauseigene Golfkrise verspotten. Und auch der feine Herr Bönisch, der uns niedermachen möchte, weil ARD und ZDF nicht im Krieg vertreten sind. Sie alle verheimlichen ihren Lesern, dass auch sie keinen Korrespondenten in Bagdad gehabt haben, der den Kriegsbeginn beschrieben hätte. Nicht das Haus Springer, nicht Spiegel und Stern, keine Zeitung und keine Radio- und Fernsehstation aus Deutschland war in Bagdad im entscheidenden Augenblick vertreten. 150 Auslandskorrespondenten haben den Beginn des Bombenkriegs beobachtet. Amerikaner, Engländer, Franzosen, Österreicher, sie alle waren in Bagdad, unter ihnen kein einziger deutscher Journalist. Die Fürsorgepflicht veranlasste unsere Intendanten, die Teams aus dem Irak abzuziehen, und die betroffenen Journalisten sind der Order aus der Zentrale gefolgt. Die deutschen Verleger haben ganz ähnlich gehandelt. Sie haben das Risiko für Leib und Leben ihrer Mitarbeiter für so groß erachtet, dass der Auftrag zur Information dahinter zurückstehen musste. Im übrigen Europa haben die Verantwortlichen für den Journalismus offenbar andere Prioritäten. Sie zeigen mehr Mut und mehr Risikobereitschaft und das hat sich ausgezahlt. Diese Ängstlichkeit der Medien bei uns ist neu. In Vietnam waren wir noch mit an der Front. Im Irakkrieg verfahren die deutschen Medien anders als der Rest Europas. Und darin ist die Presse hierzulande ein Spiegelbild der Gesellschaft samt der Regierung. Wir im Fernsehen stützen uns auf den amerikanischen Kanal CNN. Wir haben daraus kein Geheimnis gemacht. Wenn wir mit gelegentlich unzulänglichen Mitteln außerdem noch zu unseren Korrespondenten in Amman, Kairo und Jerusalem schalten und dabei Pannen erleben, dann bemühen wir uns um mehr Hintergrund, um die Nachrichten, die CNN liefert, zu ergänzen. Unsere Pannen und Probleme sind für jeden sichtbar. Unsere 9-mal klugen Pressekollegen haben ihre Defizite bislang verschwiegen. In Deutschland ist die Bevölkerung wesentlich reservierter gegenüber den gewaltsamen Versuch, Saddam Hussein zum Rückzug aus Kuwait zu zwingen. Frage an Wolf von Lojewski in Washington. Er ist dort in unserem Studio. Wie wird das in Amerika aufgenommen? Also von der amerikanischen Regierung habe ich keine Klage gehört. Mag sein, ich habe auch etwas überhört. Es prasselt so viel auf uns ein. Nur die Sprecherin des Außenministeriums, sie sagte, dies sei eben Demokratie und es sei nicht Aufgabe der Amerikaner, da etwas zu kritisieren, wenn es diese Proteste gibt. Dann, Fritz Bleitgen, Sie wissen ja, wir haben auf dem Hill im Parlament unseren festen Satz an Freunden und Gegnern. Die Freunde, die eben jederzeit für Deutschland sprechen und Gegner, die uns einerseits kritisieren, weil wir so intensiv am Waffenhandel, Giftgaskonstruktionen, ähnlichen Dingen zu tun sind. Andere, die immer wieder sagen, die Japaner und die Deutschen sollen mehr bezahlen. Dann aber etwas, was eigentlich den Korrespondenten mehr selbst betrifft. Heute in der Washington Post ein großer Artikel darüber, dass von allen Protesten überall in der Welt die Proteste in Deutschland am intensivsten sind. So wie es hier in der Zeitung steht, Schulen haben frei, Betriebe nehmen frei zum Demonstrieren. Und da werde ich natürlich viel auch persönlich angesprochen. Eigentlich weniger aus Kritik derjenigen, die mich ansprechen. Sie wissen, hier stehen bei Meinungsumfragen etwa 80% der Amerikaner hinter dem Entschluss des Präsidenten, Gewalt anzuwenden. Aber sie sind natürlich nicht voller Hurra und Begeisterung dahinter. Sie sind sich selbst unsicher, ob es denn wirklich das Richtige war. Und sie messen das gerne an Fragen und Urteilen aus dem Ausland. Und ich bemühe mich dann immer zu sagen, ihr müsst verstehen hier in Amerika, dass Kriege für euch in den letzten 100 Jahren immer etwas gewesen ist, was sich sehr fern von amerikanischem Boden abgespielt hat. Das war in Vietnam und das war in Asien und es ist fern in der Wüste. Aber hier amerikanische Städte hat es nicht getroffen und das ist anders in Deutschland, das ist anders in Europa. Und gerade ein Volk wie die Deutschen, die sich vorgenommen haben, also wirklich Kriegen auf ewig abzuschmüren, sehen das anders. Und ich glaube, Amerikaner haben dafür auch Verständnis. Mikrofon Peter Tartler, ich begrüße Sie, meine Damen und Herren. Wie auch immer wir diese Sendung beginnen, sie handelt von Krieg. Am Golf geht die Materialschlacht der militärischen Koalition gegen den Irak aus der Luft weiter. Besorgnis machte sich heute breit angesichts der Art und Weise, wie Saddam Hussein die ersten Kriegsgefangenen für seine Zwecke offenbar kaltblütig nutzt. Der Krieg am Golf wird uns gleich ausführlich beschäftigen. Davor aber wollen wir auf die Ereignisse im Baltikum eingehen, auf die Folgen des Sturms von sowjetischen Truppen auf das lettische Innenministerium von gestern. 24 Stunden danach, Henning von Levis berichtet. Vor 24 Stunden stürmten ja die schwarzen Baretts das Innenministerium. Wie sieht es denn heute Abend in Riga aus? Also heute Abend sieht es eigentlich, könnte man sagen, ganz ruhig aus. Zurzeit wird das alles im Fernsehen diskutiert, ja. die gestrigen Ereignisse. Und die Regierung hat eigentlich Maßnahmen eingetroffen, die Lage ein bisschen sozusagen beruhigt haben. Und was heute passiert ist, ist eigentlich nichts Tragisches, könnte man sagen, aber da sind wieder, ist immerhin das Echo der gestrigen Ereignisse. Ja. Die werden in allen Massenmedien der Republik und auch der Sowjetunion diskutiert. Wie haben denn die Menschen den Schock, die Tragödie der letzten Nacht verkraftet? Ja, sehen Sie, es treten sehr viele Leute jetzt im Fernsehen auf und drücken ihre Meinung aus. Sehr erschüttert ist der Vater des verletzten Kameramannes von diesem Regisseur aus dem Filmstudio Riga. Er wurde zweimal heute operiert. Ja. Und er sprach also im Fernsehen und das war sehr eindrucksvoll, muss man sagen. Und gerade jetzt sind die Vertreter der lettischen Regierung aus Moskau zurückgekehrt. Der Minister für Innere Angelegenheiten, Vasnis, und der stellvertretende Präsident sozusagen der Republik, Ministerpräsident. Und sie sagten also, dass sie eigentlich zufrieden sind mit den Verhandlungen, die sie heute in Moskau hatten. Haben Sie konkrete Ergebnisse genannt? Konkrete nicht. Also es wurde eigentlich versprochen, dass man alles machen wird, um die Lage zu normalisieren. Aber so konkrete Vorschläge wurden gar nicht gemacht. Also man glaubt, dass man vielleicht die morgen eintrifft, denn morgen muss unser Vorsitzende des obersten Rat geht nach Moskau, Herr Gorbunow. Ja. Er muss zum Gorbatschow morgen fahren, oder fliegt ja morgen früh. Und dann wird man beschließen, was man weiterhin macht. Manche befürchten ja, dass möglicherweise Gorbatschow die Präsidialherrschaft verkünden will. Ja, die TASS hat das eigentlich schon sozusagen mitgeteilt, obwohl davon hier kaum die Rede war. Und auch die Vertreter des Parlaments, die hier am Wochenende waren, und sie informierten alle hier bei uns in der Republik, dass sie der Meinung sind, dass hier die nationalen Auseinandersetzungen keinen Grund haben und dass sie verstehen, was die eine Seite will und was die andere. Und ja. Heute in Moskau wurde wieder eine Pressekonferenz veranstaltet und dort sagten sie ganz was anderes. Der Leiter dieser Gruppe, Deputiertengruppe, sagte, dass die Mehrheit von den Leuten, mit denen er gesprochen habe, gerade diese Präsidentenmacht hier in der Republik wollen. Ja. Also, das verstehen wir kaum, denn vor zwei Tagen wurde was ganz anderes gesagt. Eigentlich gestern noch. Ja, die Nachrichten, die aus Moskau kommen, die klingen ja immer ganz anders. Ja, das ist so eigentlich nichts Besonderes bei uns, denn wir sind schon daran gewöhnt, dass es stets sowas passiert, denn diese Informationen aus Moskau kommen manchmal ganz verkehrt zurück. Ja. Wie ist es denn überhaupt dem stellvertretenden Innenminister, der war ja im Gebäude des Innenministeriums, gelungen, die OMON-Truppe aus dem Gebäude herauszubringen? Ja, es fand auch ein Treffen, eigentlich Verhandlungen mit dem Ministerpräsident Kurt Mannisch statt. Und er hat sich mit den Führern dieser OMONs geeinigt auf ganz bestimmte Bedingungen, dass sie das Haus wieder verlassen. Also die Bedingungen waren also, die Miliz wird keine Aktionen unternehmen, das heißt in dem Moment nicht die Leute angreifen. Ja. Und sie werden die ruhig in ihr Lager fahren lassen und werden sich nicht einmischen. Und aus diesen Verhandlungen, das Resultat war also, dass die OMONs dann wieder dieses Haus verlassen haben und Richtung Wetzmir Gravis gefahren sind. Sind irgendwelche Garantien gegeben worden von Seiten OMON, dass sich das nicht wiederholt? Ja, sie haben eigentlich die Garantien gegeben, aber sie haben eigentlich versprochen, dass sie keine Aktionen mehr unternehmen werden. Ja. Aber ob es nun so immer sein wird, ist eigentlich zweifelhaft, denn all die Geschichte hier bei uns zeigt, dass es nicht immer stimmt, was sie sagen. Ja. Aber im Moment ist es ruhig in Riga heute Abend. Im Moment ist es ruhig. Gott sei Dank. Henning von Levis im Gespräch mit einem Augenzeugen zur Lage im Baltikum. Das Thema stand heute auch auf der Tagesordnung des Europäischen Parlaments in Straßburg. Es war eine dringlich einberufene Sitzung des Parlaments. Burkhard Birtke in Straßburg, wie sehen die Abgeordneten die Lage im Baltikum? Nun, die Europaparlamentarier sind sich einig in der Verurteilung der Gewalt im Baltikum, aber uneins in der Frage der Sanktionen. Perestroika und Glasnost machen der Normalisierung Platz. Ist das Zufall oder Absicht? Mit dieser provokativen Formulierung eröffnete vor gut einer halben Stunde der luxemburgische Außenminister und amtierende EG-Ratspräsident Jacques Poos die zweite Runde der Dringlichkeitsdebatte heute Abend im Europäischen Parlament. Die Antwort auf diese Frage ist auch der Schlüssel zum Kernproblem, das die EG lösen muss. Sollen nach der erneuten Eskalation der Gewalt im Baltikum Sanktionen ergriffen werden oder nicht? Genau an dieser Frage scheiden sich die Geister der Europaparlamentarier, die eine Empfehlung abgeben müssen. Der Außenministerrat hatte ja vor einer Woche für den Fall weiterer gewaltsamer, blutiger Eingriffe des sowjetischen Militärs in den baltischen Republiken mit einem Einfrieren der technischen Hilfe und gewisser Nahrungsmittelkredite gedroht. Die EG-Kommission als Verwalterin der Gemeinschaft hat einen solchen Schritt noch nicht konkret ins Auge gefasst, befindet sich jedoch im Prozess des Nachdenkens, wie Vizepräsident Franz Andriessen vor den Abgeordneten darlegte. Ein für Donnerstag geplantes Treffen des gemischten Ausschusses EG-Sowjetunion, der weitere Möglichkeiten der Zusammenarbeit auf wirtschaftlichem Felde ausloten sollte, ist vorerst jedoch abgesagt. Geht es nach den konservativen Abgeordneten im Europaparlament, sollte die Hilfe an die UdSSR sofort eingestellt werden. Gorbatschow habe endlich seine Maske fallen lassen, der Diktator habe im Baltikum zugeschlagen, während die Weltöffentlichkeit gebannt an den Golf blicke, meinte Otto von Habsburg. Die Besetzung Litauens, Lettlands und Estlands sei genauso illegal wie die Kuwaits, so der EVP-Abgeordnete, der auf keinen Fall eine Gewaltherrschaft mit Steuergeldern unterstützt wissen will. Demgegenüber sprachen sich Sozialisten, Grüne und Liberale für die Aufrechterhaltung der Unterstützung an die UdSSR durch die Europäische Gemeinschaft aus. Wem sollten Sanktionen nutzen, wenn nicht den Anti-Reformern, meinte Magdalena Hoff von der sozialistischen Fraktion, die um Geduld bat, gleichzeitig jedoch die Vorgänge in Vilnius und Riga aufs Schärfste verurteilte. Der Dialog und nicht die Gewalt sollten Mittel der Konfliktlösung sein, so auch der Appell anderer Abgeordneter. Morgen werden zunächst die politischen Direktoren der Gemeinschaft das Thema nochmals erörtern. Entscheidungen sind vorerst jedoch noch nicht zu erwarten. Das Europaparlament selbst wird erst am Mittwoch seine Haltung genauer definieren, dann, wenn nämlich über verschiedene Resolutionen abgestimmt werden soll. Herr Becker, das Europaparlament hat sich natürlich heute auch zur Lage am Golf geäußert. Was gibt es darüber zu berichten? Man ist einhellig der Meinung, dass das Kriegsfeuer nun entfacht ist und leider dieser Krieg auf die eine oder andere Weise doch unvermeidlich war, dass doch die Hand zum Dialog und zum Kompromiss immer wieder ausgestreckt worden war und letztendlich keine andere Wahl geblieben ist. Also die Notwendigkeit eines Kriegs war nach Meinung der meisten Redner wirklich hier unbezweifelt. Allein Saddam Hussein habe den Krieg verschuldet und bereits am 2. August mit seinem Einmarsch in Kuwait begonnen, so wurde allgemein anerkannt. Gleichzeitig verlieh man jedoch der Hoffnung eines schnellen Endes und nur geringerer Opfer Ausdruck und betonte nach wie vor, dass es wichtig sei, eine Friedenskonferenz in der Zukunft abzuhalten. Sie allein könne auf lange Sicht die Probleme im Nahen Osten lösen. Außerdem wurde immer wieder auch die Rolle der EG hinterfragt, ob die EG nicht ein sehr blasses Gesicht, eine schwache Figur abgegeben hatte und in Zukunft mehr tun müsste zur Stabilisierung dieser Region. Burkhard Birke aus Straßburg. Auf die Golfkrise gehen wir gleich ausführlich ein. Bleiben wir noch beim Thema Baltikum. Die Politiker dieser Republiken werden nicht müde, sich um politische Hilfe im Westen für ihre dringlichen Anliegen zu bemühen. Doch der scheint sich dafür taub zu stellen. Und entsprechend fühlen sich die baltischen Republiken vom Westen im Stich gelassen. Heute nun ist Litauens Außenminister Saudargis bei Bundesaußenminister Genscher in Bonn vorstellig geworden. Aus Bonn Alfred Schröder. In diesem ersten Gespräch mit seinem litauischen Kollegen Algirdas Saudargas verurteilte Außenminister Hans-Dietrich Genscher den wiederholten Einsatz von Gewalt im Baltikum. Dies entspreche nicht dem Geist der Charta für ein neues Europa vom April 1990, erklärte Genscher. Er erwarte, dass die Verantwortlichen für die Übergriffe zur Rechenschaft gezogen würden. Die Bundesregierung sei daran interessiert, dass sich der Prozess der Demokratisierung in der Sowjetunion fortsetze, sagte Genscher. Eine Lösung der Probleme sei nur durch Dialog und Verhandlungen auf der Grundlage der Charta für ein neues Europa möglich. Saudargas forderte eine Anerkennung der Unabhängigkeit der baltischen Staaten und deren Regierungen durch den Westen. Auf einer Pressekonferenz nach diesem Gespräch sagte Saudargas, der Westen müsse sich jetzt entscheiden zwischen den Lügen aus Moskau und der friedlichen...